Neuruppin 10 Kilometer Stau. Deutschlandfunk. Rock etc. 66 Jahre ist Line Lovitch inzwischen. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war sie eine der Königinnen der englischen New Wave-Szene. Ihre exaltierte Art und ihr gewaltiger Stimmumfang von ganz tief bis ganz hoch passten gut zur radikalen Musik jener Zeit. Geboren wurde die Sängerin in Detroit. Dort wuchs sie mit schwarzer Musik und Country auf, aber sehr bald zog sie mit ihren Eltern nach England, wo ihre Laufbahn begann. Heute ist es eher ruhig um Line Lovitch geworden. Ein Grund für Michael Frank, das Gespräch mit ihr zu suchen. Home war einer meiner ersten Songs. Am naheliegendsten waren da die Erinnerungen an die Zeit zu Hause, als ich mit meinem Vater und meiner Mutter in Detroit lebte. Mein Vater war ein sehr schwieriger Mensch und ziemlich verrückt. Das tat sehr weh. Wir lebten auch in einer sehr gefährlichen Gegend der Stadt. All diese Gefühle habe ich in diesen Song eingebracht. Das war damit also schon mal aus dem Weg. Wo die Musik herkam, weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich gerade gehört, wie Les ein paar Akkorde auf der Gitarre gespielt hat. Das fand alles ganz natürlich zusammen. Ich wollte kein Lied schreiben, das nur von schlechten Dingen handelt, obwohl es eine Menge davon gab. Deshalb gibt es in der Mitte einen Instrumentalteil und der sollte ganz optimistisch klingen. Wie in einem Westernfilm, wenn etwas Gutes passiert. La da da da da da da da da, you know, just ooh, like in the cowboy films, you know, when you get good things happening. Lena Lovitch wurde am 30. März 1949 als Lily Marlene Premilovich geboren, in Detroit in den USA. Ihre Mutter kam aus England, ihr Vater aus Serbien. Als sie im Februar 1979 mit Lucky Number, ihrer zweiten Single unter eigenem Namen, auf Platz 3 der englischen Hitparade landete, war sie knapp 30 Jahre alt. Sie hatte bis dahin unter anderem schon in Londoner U-Bahn-Stationen Musik gemacht, als Tänzerin gearbeitet, Rhythmusgitarre in einer Reggae-Band gespielt und Saxophon in zwei anderen. Sie war als Background-Sängerin mit einer Hotelband in Finnland gewesen. 5 Stunden jeden Abend spielten sie lateinamerikanische Musik, Hintergrundmusik zum Abendessen der Gäste, Tanzmusik und ein paar ABBA-Songs. Außerdem war sie Mitglied von experimentellen Theatergruppen gewesen und für Schreie auf der Tonspur von Horrorfilmen engagiert worden. Ihr Interesse an Musik begann schon früh. I listened to the radio when I was very young, living in Detroit. And this was just at the beginning of Motown. Als ich noch sehr jung war in Detroit, habe ich Radio gehört. Damals ging es gerade mit der Plattenfirma Motown los. Stevie Wonder war ungefähr so alt wie ich. Alle meine Freunde und ich waren begeistert von Stevie Wonder. Er war einfach einer von uns. Ich habe damals in einer Gegend gelebt, in der viele Schwarze wohnten. Die meisten meiner Freunde damals waren schwarz. Ich konnte aber auch Radiostationen aus Kanada empfangen. Es gab also eine seltsame Musikmischung zu hören, sogar etwas Country-Musik. Viele kanadische Sender spielten Country-Musik. So etwas habe ich also auch gehört. Even some country music. A lot of the Canadian stations played country music. So I heard that too. So a mixture. Lily Marlene Premilovich alias Lena Lovitch hatte aber auch Zugang zu einem Plattenspieler. Eine der Schallplatten im Familienbesitz war von dem Musikparodisten Spike Jones. It was my grandmother, she had the record player. And meine Großmutter, die hatte den Plattenspieler. Wir hatten nur 3 Platten. Den slawischen Marsch von Tschaikowski, eine Single mit dem Titel Molasses von Spike Jones und Bali High aus dem Musical South Pacific. Ich habe diese Platten wirklich oft aufgelegt. Wir hatten ja nur die 3. Wahrscheinlich bin ich sehr von Tschaikowski und Spike Jones beeinflusst worden und ein bisschen von South Pacific. Lily Marlene Premilovich fing schon als Kind an, sich selber Musik auszudenken. I've always been having songs in my head because I didn't have a very happy childhood and so. Mir sind immer Lieder durch den Kopf gegangen, weil ich keine sehr glückliche Kindheit hatte. Das war eine tolle Möglichkeit, in eine andere Welt zu kommen. Ich habe mir ständig Lieder ausgedacht, um mich fröhlich zu machen. Das waren meistens kleine Geschichten und Melodien in meinem Kopf, alberne Lieder. Ich habe versucht, sie aufzuschreiben, aber von Musik und Noten hatte ich keine Ahnung. Ich hörte eine Melodie in meinem Kopf, versuchte sie mir einzuprägen, aber ich wusste, dass ich sie vergessen würde. Also schrieb ich etwas auf ein Stück Papier. Aber am nächsten Morgen konnte ich nicht mehr verstehen, was ich damit gemeint hatte. Richtig ernst nahm ich das noch nicht. Ich habe als Kind mal ein Lied über Affen geschrieben und später noch eins, Monkey Talk. So I'd write on a piece of paper, da, da, da, da, da, da, but in the morning I couldn't understand it. So I wasn't serious about it then. I remember writing a song about monkeys when I was a child and later I made a song about monkeys. Thank you. Lena Lovitch war 13, als sie mit ihrer Mutter und drei Geschwistern nach England kam. 1962 war das. Sie lebten in Hull im Nordosten Englands. Noch während ihrer Schulzeit lernte sie Les Chappell kennen, der bald ihr musikalischer Partner und später auch ihr Ehemann wurde. I didn't go to a very good school. When my mother ran away from my father, we went to England. Als meine Mutter vor meinem Vater flüchtete, kamen wir nach England, nicht in eine sehr gute Gegend. Die Schule war auch nicht gut. Sie versuchten da nicht, deine Talente zu fördern. Erst als ich Les Chappell kennenlernte, ging es los. Er war ein sehr guter Gitarrist und brachte mir ein bisschen über Musik bei. Aber meistens ist das bei mir intuitiv und es läuft weniger über die klassische Methode, etwas zu lernen. But mostly it's intuitive rather than learning. In a classical way. 1968 zogen Lena Lovitch und Les Chappell nach London und begannen an Kunstschulen zu studieren. Lena Lovitch war damals 19 Jahre alt. Heiß und innig liebte sie damals die Musik von Jimi Hendrix. Ein anderer ihrer Favoriten war Arthur Brown. Sie mochte Sängerinnen wie Aretha Franklin und Dusty Springfield, aber genauso wie sie klingen, wollte sie nicht. Ihr Weg zur Gesangssolistin war auch nicht der einer klassischen Ausbildung. Aber er war geprägt von dem Willen, es unbedingt zu schaffen. Als ich das erste Mal in ein Mikrofon sang, bekam ich es richtig mit der Angst zu tun. Plötzlich kommt eine Stimme von der gegenüberliegenden Wand. Ich nehme an, das hatte einfach etwas mit mangelndem Selbstbewusstsein zu tun. Aber ich wollte das nun mal unbedingt machen. Ich war auf der Kunstschule und war da ziemlich erfolglos. Man musste im Stil der Professoren arbeiten. Meine Arbeiten waren aber nicht so wie ihre, also mochten sie sie nicht und machten mir das Leben schwer. Und dann wurde mir richtig klar, dass Leute, die mit Musik zu tun hatten, mehr Spaß hatten. Und es wurde für mich sehr wichtig, zu versuchen, eine Sängerin zu werden. Getting more and more confident and being not afraid to try something new. Es war ein allmählicher Prozess, mehr und mehr Selbstbewusstsein zu gewinnen, keine Angst zu haben, etwas Neues auszuprobieren, in eine andere Richtung zu gehen, weit weg von den anderen. Das passierte allmählich und brauchte sehr lange. Als ich an der Kunstschule studierte, habe ich etwa 20 Minuten entfernt von der Schule gewohnt. Jeden Tag, an dem ich zur Schule ging, versuchte ich herauszufinden, wie tief ich singen konnte, ohne Tonleitern oder ein Musikstück zu singen. Auf dem Rückweg sang ich dann vielleicht in den hohen Tonlagen. Nach einem Jahr merkte ich, dass ich meine Stimme viel kontrollierter einsetzen konnte, mehr mit ihr machen konnte als früher. Es ist ganz wichtig, die Zeit, die man dafür braucht, ist gut verbrachte Zeit. Ich weiß, jeder will Dinge schnell erledigen, ich auch. Ich hätte auch gern, dass sich Dinge schnell entwickeln. Aber wenn du langsam lernst und es immer wieder und wieder versuchst, bekommst du ein tieferes Verständnis davon, wer du bist und ein tieferes Verständnis davon, wer du gerne sein wolltest. Am Anfang weißt du das nicht. Es vermittelt dir tatsächlich mehr Selbstvertrauen, wenn du dich selbst über längere Zeit beobachtest. In the beginning. And so it actually gives you more confidence when you've studied yourself for a long time. 1979, als Lena Lovitchs vierte Single erschien, muss ein experimentierfreudiges Klima in Teilen der englischen Musikbranche geherrscht haben. Sonst wäre Birdsong von Stiff Records nicht in den Wettbewerb um Hitparadenplätze geschickt worden. Lena Lovitch setzt hier Ausdrucksmittel ihrer Stimme ein, die weder vorher noch nachher auf Hitsingles zu hören waren. Das Üben von extremen Stimmlagen hat sich also auch künstlerisch gelohnt und die Geschichte vom trügerischen Gesang eines Vogels ist auch nicht gerade alltäglich. Der Vogel flüstert der Songheldin ein, ihr Geliebter sei untreu und es kommt zur Trennung. Aber der Refrain von Birdsong ist nicht ohne Hoffnung. Wenn ich stark genug bin, wenn du mein Lied hörst, wirst du wissen, dass es ein Fehler war, Lebewohl zu sagen. Birdsong, I remember... I woke up one morning feeling very sad, as if I had had a very, very painful dream, and that it's just all going round and round my head. Bei Birdsong kann ich mich erinnern, dass ich eines Morgens aufwachte und sehr traurig war, wie nach einem sehr schmerzhaften Traum, und mir ging diese hohe Stimme nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht und dann kam einfach eine Geschichte dazu. Es ist wie bei einem Film. Manchmal hast du vielleicht nur ein paar Wörter in deinem Kopf, den Titel des Films, und alles andere wird dann darum herum aufgebaut. Some words in your head, it's like the title of the film, and then everything gets built up around that. I always wrote the lines that I sing. Ich habe immer meine Gesangsmelodien geschrieben. Les war rhythmisch sehr begabt, ein exzellenter Rhythmusgitarrist. Er arbeitete auch immer sehr hart, um atmosphärische Klänge zu finden. Deshalb waren wir von Anfang an so begeistert vom Synthesizer und haben versucht, neue und spannende Klänge zu finden, die zur Atmosphäre der Songs passten. Les Chappell war sehr wichtig. Ja, he was very important. Thank you. Birdsong ist einer von mehreren Lena Lovitch-Songs, in denen slawisch anmutende Melodien von tiefen Männerstimmen gesungen werden. Auf die Frage, wovon diese Chöre inspiriert worden sind, wusste Lena Lovitch keine Antwort. Bewusst passierte so etwas nicht. No, I don't know. I really don't know. It was not a conscious thing, but whenever I get involved in a song, I just it speaks to me. It tells me. Wenn ich mit einem Song beschäftigt bin, spricht er zu mir. Er sagt mir, was ihm gut tut, was hier gebraucht wird. Ich habe mich immer wie in guter Gesellschaft gefühlt, wenn ich diese tiefen Männerstimmen höre. Das fühlt sich toll an und gibt mir Kraft. Das klappt immer. I can sing quite low. Ich kann ziemlich tief singen. Diese Chöre sind eine Kombination von meiner Stimme und der von Les Chapel. Wir haben sie mehrfach auf verschiedenen Spuren aufgenommen und zusammengemischt. Ich singe gerne ganz tief. Das macht Spaß. Haben Lena Lovitch und Les Chapel solche Chorsätze im Vorhinein notiert und dann vom Notenblatt gesungen? No. No, it's all very experimental. Das war alles sehr experimentell. Wir wussten eigentlich nicht, was wir da taten. Selbst heute weiß ich noch nicht, wie man einen Song schreibt. Ich weiß nicht, wie das geht. Du hast halt eine Idee, eine Inspiration. Und dann entwickelt sich das. Du baust etwas auf dieser Idee auf. Die Inspiration kann überall herkommen. Build on the idea, so the inspiration could come from anywhere. Mit der intuitiven Methode, Songs zu schreiben, haben es Lena Lovitch und Les Chapel ziemlich weit gebracht. Ihre einzigartige Mischung aus eingängigen Melodien, New Wave-Rhythmik und Texten zwischen Melancholie und Humor klingt auch heute noch frisch. Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre waren ihre Platten und Tourneen kommerziell erfolgreich. Lena Lovitchs originelle Bühnenpersönlichkeit, ihr Faible für Spitzen- und Rüschenkostümierung und ein paar interessante Videos waren weitere Zutaten ihres Erfolgs. Der Plattenvertrag mit Stiff Records war wie üblich durch eine Mischung von Glück und Beziehung zustande gekommen. Außerdem machte die Aufbruchsstimmung der Punk- und New Wave-Ära Dinge möglich, die sonst nicht möglich gewesen wären. Und anfangs lief es auch richtig gut für Lena Lovitch und Co. bei Stiff Records, aber irgendwann verwandelte sich das kleine Label in eine Plattenfirma wie jede andere. Die Firma wurde süchtig nach Hitsingles und Geld, erinnerte sich Lena Lovitch beim Interview. Stiff Records versuchte, ihr und anderen Künstlern musikalische Vorschriften zu machen. In der Produktionsphase von Lena Lovitchs drittem Album eskalierten die Probleme. Die Plattenfirma wollte No Man's Land eigentlich gar nicht finanzieren und veröffentlichen, aber sie war vertraglich verpflichtet, die Platte dem Vertriebslabel in Amerika vorzulegen. Thank you. Das war Savages, ein Song von Lena Lovitchs wunderbarem dritten Album No Man's Land, der Platte, für die ihre damalige Plattenfirma so wenig Enthusiasmus aufbringen konnte. No Man's Land erschien 1982, immerhin 3 Jahre nach dem zweiten Album Flex. Lena Lovitchs Tage bei Stiff Records waren aber gezählt. Ihre nächste Veröffentlichung erschien erst 1986, ein Duett mit einer kongenialen Freundin, Nina Hagen. Don't Kill the Animals, ein Zeichen ihres Engagements für die Tierrechtsorganisation PETA, People for the Ethical Treatment of Animals. Die Suche nach einem neuen Plattenvertrag erwies sich als mühsam. Das musikalische Klima in England hatte sich gewandelt und von Plattenfirmen wie Mute Records, die zum Beispiel Depeche Mode groß gemacht hatte, bekam sie den Tipp, es doch einmal in Deutschland zu versuchen. 1989 erschien schließlich March, das 4. Album von Lena Lovitch, diesmal überwiegend in Eigenregie, zu Hause im eigenen Studio eingespielt und aufgenommen. 7 Jahre waren seit ihrem letzten Album vergangen. Shadow Walk heißt dieses Selbstporträt eines Schattens. Er lebt in Symbiose mit dem Gegenüber, als exaktes Echo, in perfekter Harmonie, in beweglicher Symmetrie. Aber der Schatten ist abhängig von dem anderen. Ohne ihn gibt es keine Bewegung für den Schatten. All das könnte natürlich auch die poetisch-bildhafte Schilderung einer allzu symbiotischen Zweierbeziehung sein. Shadow Walk ist ein Song vom 4. Album Lena Lovitchs. Es heißt March und erschien 1989 bei Pathfinder Records, einem kleinen, unabhängigen Label, das sonst auf Jazzplatten spezialisiert war. 7 Jahre waren nach ihrem letzten Album für Stiff Records vergangen Und obwohl mehrere USA-Tourneen zum Ankurbeln des Verkaufs der Platte unternommen wurden, konnte das kleine Label schlicht nicht genug Geld in die Werbung für die Platte stecken, um ein größeres Publikum darauf aufmerksam zu machen. Zu dieser Zeit verlor Lana Lovitch auch das Interesse am Musikgeschäft. Ihr Familienleben mit Musikpartner und Ehemann Les Chappell und ihren beiden Töchtern waren ihr einfach wichtiger. Sie war damals Anfang 40. We were very happy to stop because the children were young, but they were going to start school soon. So we decided we want to stay in one place. And so we found a place where we could live really cheap. Wir haben sehr gerne aufgehört, denn die Kinder waren zwar noch jung, aber sie waren kurz davor, mit der Schule anzufangen. Also beschlossen wir, dass wir an einem Ort bleiben wollten. Wir fanden etwas, wo wir für wirklich wenig Geld wohnen konnten, außerhalb von London auf dem Land. Wir haben unser Obst und Gemüse selber angepflanzt und kultiviert. Ich bekam ein paar Tantiemen, habe mir keine neue Kleidung gekauft. Ich habe sehr schlicht gelebt, bin sehr vorsichtig mit Geld umgegangen. Die Kinder trugen Sachen aus zweiter Hand. Ich habe Kleidung selber gemacht. Ich habe auch Sachen gefunden. Auf der Straße kannst du immer irgendetwas Nützliches finden. Das war also eine ziemlich kreative Zeit. So it was quite a creative time. And I, you know, I had not just the royalties from my own music, but Tantiemen bekam ich nicht nur für meine eigene Musik. Ich hatte früher ein paar Songtexte für einen französischen Künstler geschrieben, für Céron. Er hatte einen großen Disco-Hit, Supernature, und ich schrieb einen Science-Fiction-Text dazu. Mein Prozentsatz an den Tantiemen war zwar sehr klein, aber es kam immerhin etwas Geld rein. It was a song called Supernature, which was a very big disco-Hit. And I made a science-fiction-Song for him. And so that brought in some money. Die Rolle der Musik in Lana Lovitchs Leben veränderte sich in dieser Zeit des Rückzugs aus der Welt des Showbusiness. It was really more in my head than in reality. I was very wounded by music, you know, very. Musik fand wirklich eher in meinem Kopf statt als real. Die Musik hatte mich sehr verletzt wegen der Probleme mit der Plattenfirma. Mich hat die Zurückweisung empfindlich getroffen. Das war keine glückliche Zeit. Also musste ich einen neuen Weg finden, wieder mit der Musik in Kontakt zu kommen. Deshalb fand das alles in meinem Kopf statt. So I had to find a new way to connect with music, so it was all in my head. Das erste neue Album nach Lana Lovitchs und Les Chappells Rückzug aus dem Musikgeschäft erschien 2005, 16 Jahre nach dem Vorgängeralbum March. Es heißt Shadows and Dust und wurde von den beiden mit Hilfe von Mike Thorn produziert. Mike Thorn war 1981 mit Soft Cells' Tainted Love auf eine Goldader gestoßen, hatte aber vorher schon unter anderem als Produzent der ersten drei Alben der Band Wire geglänzt. Well, this took a long time to make because Es hat lange gedauert, bis das Album Shadows and Dust fertig war. Ich habe mich sehr bemüht, Les zum Mitmachen zu bewegen. Richtig Lust dazu hatte er eigentlich nicht. Aber wir versuchten damals immer noch zusammenzuarbeiten. Gegen Ende wurde es richtig schwer. Und dann habe ich Mike Thorn kontaktiert. Der hätte eigentlich schon früher, als ich noch bei Stiff Records war, ein Album für uns produzieren sollen. Aber dazu kam es damals nicht. Wir kannten uns also schon. Mike Thorn hat uns sehr geholfen. Wenn er nicht gewesen wäre, wären wir wahrscheinlich jetzt noch nicht fertig mit der Platte. Alle meine Gesangsparts wurden in seinem Studio in New York aufgenommen. Er ist Brite, aber er lebt in New York. Er hat uns sehr unterstützt, ermutigt. Er hat viel dazu beigetragen, mich aufzuheitern. Ich bin ihm für vieles sehr dankbar. Really encouraging and he helped to raise my spirits a lot. So, yeah, I have a lot to thank him for. In the rush of the crowd of the steps leading out to the marketplace, where two lovers could meet, hidden deep by the swell of the mob. We agreed to dissolve, disappear, to risk all for the sake of love. I only know you didn't show. Remember, life goes on. No one's in, said the monster, as grinned through the crack in the frozen door. from the hall I could hear the familiar song that was ours. Their laughter rang out and the sound cut me down like an avalanche. I only know I lost control. Remember. Submerged till some familiar presence stirs. My static world begins to race. I look up and see your face. Eye to eye, we perceive something more than a casual interest. There's a feeling inside that our hearts cannot easily deny. And we stare as our memories gallop the centuries. I only know I love you so. Remember, eine Komposition von Lena Lovitch und Les Chappell von ihrem bisher letzten Album Shadows and Dust. Die meisten Songs dieser Platte haben etwas Spukhaftes. Dieser Song handelt von einer jahrhundertealten Liebe, die ab und zu wiedergeboren wird. Das Album Shadows and Dust erschien im Herbst 2005 in kleiner Auflage auf dem Label des Produzenten Mike Thorn, The Stereo Society. Ab 2005 war Lena Lovitch nach langer Pause auch gelegentlich wieder live zu erleben. Einer ihrer schönsten Auftritte aus dieser Zeit fand 2008 beim 5. More or Less Festival von Elektronik- und Ambient-Pionier Hans-Joachim Rüdelius in Lunz am See in Österreich statt. Lena Lovitch trat in Lunz nur in Begleitung von Les Chappell an Keyboards oder Gitarre auf und diese Reduktion brachte noch einmal ganz frisch die ungewöhnlichen Songperlen zum Glänzen. Es wäre schön, wenn so eine kammermusikalische Präsentation ihrer Songs bald einmal auf Tonträger veröffentlicht würde. Les Chappell tritt leider inzwischen nicht mehr zusammen mit Lena Lovitch auf. Die Probleme mit der Plattenfirma hatten ihm sowieso so sehr zugesetzt, dass er mit dem Musikgeschäft nichts mehr zu tun haben wollte. Er fing dann an, sich hauptsächlich mit afrikanischen Rhythmen zu beschäftigen und reiste dafür auch nach Afrika. Popmusik will er heutzutage nicht mehr spielen. Trotzdem ist Lena Lovitch seit Ende 2012 wieder regelmäßig mit eigener Band auf internationalen Bühnen zu sehen, und zwar dank der Begegnung mit Jude Rawlins, dem Chef der Londoner Art-Rock-Band Subterraneans. I was asked to do a Kurt Vile performance, but in a free jazz situation. Ich bekam eine Anfrage für eine Kurt-Weill-Performance, allerdings in Free-Jazz-Gefilden. Ich dachte mir, so etwas hast du noch nie gemacht, also versuche ich es mal. Jude Rawlins übernahm den männlichen Gesangspart. Ich mochte die Musik von Kurt-Weill, also dachte ich, das ist eine gute Gelegenheit. Aber es war fürchterlich, richtig schlecht. Die Instrumentalisten waren sehr egoistisch und unterstützten die Sänger nicht. Also haben Jude und ich uns zusammengetan und prima verstanden, weil wir es so schwer mit ihnen hatten. Die waren einfach in ihrer eigenen Welt. Ich habe da noch nicht mal Musik von Kurt Weill erkennen können. Das war nichts für mich. Wir machten halt das Beste draus. Danach rief mich Jude an und sagte, warum spielst du nicht deine eigene Musik? Ich weiß nicht, wie ich das heute anstellen soll, habe ich gesagt. Ich habe kein Geld, lebe auf dem Land, ich kenne keine Musiker. Und Jude meinte, ich kenne viele Musiker. Wir könnten zusammen eine Band gründen. Okay, habe ich gesagt, hört sich gut an. Ich glaube, ich war wieder bereit, live aufzutreten. Der Kontakt zu Jude Rawlins war ein großer Glücksfall für mich. Er ist ein wunderbarer Musiker, aber auch sehr aufgeschlossen und verständnisvoll gegenüber allen möglichen Arten Musik zu machen. Deshalb fühle ich mich sehr frei und glücklich. It was very lucky for me to be connected with Jude Rawlins. He's a wonderful musician, but he's also very open-minded and understanding of all kinds of ways to do music. And it makes me feel very free and happy. Yeah. Wer die neue Lena Lovitch Band im Frühjahr dieses Jahres live erlebt hat, wird wahrscheinlich auch diesen Eindruck vom Konzert mit nach Hause nehmen. Die mittlerweile 66-jährige Sängerin sang energiegeladen und fröhlich ihre Hits und ein paar Songs von ihrem letzten Album Shadows and Dust. Sie tanzte unbeschwert dazu und die Band um Jude Rawlins an der Gitarre spielte kompetent und ziemlich nah am Original ihre Version von Lena Lovitchs einzigartigen Songs. Lydia Fischer ist die Bassistin, Kirsten Morrison spielt Keyboard und Morgan King Schlagzeug. Bleibt nur zu hoffen, dass Lena Lovitch und der eine oder die andere in der Band sich bald zusammentun, neue Songs komponieren und sie dann mit der Band aufnehmen. The way we are now with this band, we don't even care about the music business. In dieser Band interessiert uns das Musikgeschäft überhaupt nicht mehr. Es macht einfach so viel Spaß. Wir wollen ihr Geld nicht, selbst wenn sie versuchen würden, uns was zu geben. Aber sie haben es auch nicht versucht. Das ist uns auch egal, es ist wunderbar. Ich bin mit so tollen Menschen zusammen. Sie sind so großzügig mit ihrer Zeit. Keiner bekommt Geld dafür. Aber wir schaffen es, irgendwie so gerade. Einfach aus Liebe zur Musik. Yeah, exactly. Trotzdem entstehen ja während einer Tournee auch erst einmal Kosten für Hotels, Essen und so weiter. Die müssen ja erst einmal wieder eingespielt werden. Wie funktioniert das bei der Lena Lovitch Band heute? I don't know how we manage it. It's a miracle. It's a miracle. None of us have any money, but ich weiß nicht, wie wir das machen. Es ist ein Wunder. Keiner von uns hat Geld. Aber jeder in der Band macht noch etwas anderes. Der Schlagzeuger arbeitet als Fotograf, die Keyboardspielerin macht Filmmusik, unsere Bassistin arbeitet als Lkw-Fahrerin und Tourmanagerin. Wir versuchen, irgendwie klarzukommen. Und wir machen das, weil wir es wollen. Also sorgen wir dafür, dass es klappt. Positive Energie. We try somehow. And we're doing it because we want to, so we make it happen. Positive energy. In the dark, there is light. In the dark, there is light. In the dark, there is light. There is light. In the midst of the dark. In your deepest despair, it's all right, I'm helping. Das war Rock etc. mit einer Sendung von Michael Frank über die britische Sängerin Lena Lovitch. Und in der nächsten Woche, am Sonntag zur gleichen Zeit, stellen wir Ihnen den britischen Soul-Musiker Miles Sanko vor. Deutschlandfunk. Programmtipp. Die Feature in der nächsten Woche. Manche Sachen sind wahrscheinlich besser hinter geschlossenen Türen getan. Wenn... Das ist nicht demokratisch. Ja, demokratisch ist es nicht, aber was ist schon in diesem Leben demokratisch? Im außenpolitischen Vokabular reimt sich Freihandel auf Frieden und Warenaustausch auf Wohlstand. Seit 2013 verhandelt die Europäische Union mit den Vereinigten Staaten über TTIP. TTIP ist die Abkürzung für Transatlantic Trade and Investment Partnership. Von Beginn an waren auf beiden Seiten des Atlantiks multinationale Großkonzerne federführend in den Verhandlungen. Da gibt es 500 offizielle US-Berater im Handelsministerium. Diese Leute haben die höchsten Sicherheitszulassungen, also die nötige Security Clearance, die ihnen einen exklusiven Zugang zu den TTIP-Verhandlungsdokumenten erlaubt. Auch greifen sie direkt in die Verhandlungen ein, indem sie sich direkt mit der US-TTIP-Delegation beraten können. Von diesen 500 offiziellen Handelsberatern sind über 90% Mitarbeiter bei den großen Unternehmen. Over 90% are corporate interests. Die Befürworter von TTIP versprechen Wachstum und mehr Arbeitsplätze. Doch handelt es sich bei dem Abkommen nicht eher um den Ausverkauf unserer Demokratie? Das Feature fragt nach. Dienstag um 19.15 Uhr. Man kann Pette überhaupt nicht in einem Satz irgendwie beschreiben. Das geht nicht. Also dafür ist er einfach zu groß. Petre ist ein Depp, sagt er selbst. Ein Genie ist er, sagen seine Freunde. Wenn das wirklich stimmt, was irgendwer irgendwann mal beim Bier gesagt hat, dann sind die Kneipen für uns Tschechen sowas wie Kirchen. Da feiern wir unsere Messen. Und die fleißigsten Kirchgänger sind wir Dichter. Petre gehört zu einer aussterbenden Art. Er ist ein tschechischer Dichter, der hart in den Fabriken arbeitet und sich in der Kneipe die Nächte um die Ohren schlägt, um schließlich Gedichte darüber zu schreiben, wie er arbeitet und sich in der Kneipe die Nächte um die Ohren schlägt. Was entscheidet darüber, ob du deine Talente entfalten darfst oder sie unterdrücken musst, um zu überleben? Kommt ein Dichter in die Kneipe oder das Petre-Prinzip, das Feature, am Freitag um 20.10 Uhr. Die Feature in der nächsten Woche. TTIP, transatlantischer Traum oder der Ausverkauf der Demokratie. Dienstag, 19.15 Uhr. Und kommt ein Dichter in die Kneipe oder das Petre-Prinzip. Freitag, 20.10 Uhr.